Ein Befehl hat diese stillen Gestalten zu unseren Feinden gemacht. Ein Befehl könnte sie in unsere Freunde verwandeln. An irgendeinem Tisch wird ein Schriftstück unterzeichnet von einigen Leuten, die keiner von uns kennt, und jahrelang ist unser Ziel das, worauf sonst die Verachtung der Welt und ihre höchste Strafe ruht. Wer kann da noch unterscheiden, wenn er diese stillen Leute hier sieht, mit den kindlichen Gesichtern und Apostelbärten? Jeder Unteroffizier ist dem Rekruten, jeder Oberlehrer, dem Schüler ein schlimmerer Feind als sie uns. Ich erschrecke. Hier darf ich nicht weiterdenken. Dieser Weg geht in den Abgrund. Im Westen nichts Neues. Mit Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe und seit einer Weile endlich mal wieder ganz herzlichen Willkommen an unserem Kulturstammtisch. So oft haben wir hergeleitet und festgestellt, ohne kulturelles Rückgrat auch kein schlagkräftiger Klassenkampf von unten. Also, Kulturstammtisch, wichtige Rubrik, auf jeden Fall. Worüber haben wir hier schon in der Vergangenheit gesprochen? Wir haben über das Arbeiterlied gesprochen mit Kai Degenhardt, über das Verhältnis von Kulturindustrie und Gegenkultur mit Susan Wittstahl, über Fußball und Arbeitersport haben wir mit Raphael gesprochen, über Klassenliteratur mit Genossen des Literaturkollektivs Nu. Zum Beispiel Ann-Sophie hat eine geniale Folge mit Mesut Bayraktar gemacht über den Klassenkampf in der Literatur. Ich durfte mit Kamil, ebenfalls vom Nu-Kollektiv, über Steinbecks Früchte des Zorns sprechen. Und heute haben wir uns wieder jemanden vom Literaturkollektiv Nu eingeladen, nämlich Daniel. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Daniel, du bist auch im Literaturkollektiv Nu für konfrontative Literatur. Ein willkommener Gast, der gleich mehrere Hüte trägt. Daniel ist hauptberuflich Jurist mit einem Schwerpunkt im Arbeitsrecht. Er veröffentlicht in Fachzeitschriften, schreibt regelmäßig für journalistische Medien wie Der Freitag, ist literarisch aktiv, insbesondere durch Buchrezensionen, die unter anderem eben in Nu und Magazinen wie Szene Hamburg erscheinen. Stimmt das so, Daniel? Habe ich was Wichtiges vergessen? Das stimmt im Wesentlichen so. Also tatsächlich muss ich sagen, dass meine Publikation im Freitag schon etwas her ist. Ich habe zuletzt tatsächlich auch über Remarque in der Jungen Welt veröffentlicht. Und genau, das ist vielleicht ein bisschen aktueller. Ansonsten, was meinen beruflichen Status angeht, ist das alles noch soweit korrekt. Alles klar. Den Artikel aus der Jungen Welt, den verlinken wir dann auch nachher unten in der Folgenbeschreibung von Daniel. Und den könnt ihr euch dann auch nochmal nach dem Hören der Folge zu Gemüte führen. Wir wollen uns heute über ein Buch austauschen, das fast jeder kennt, zumindest vom Titel oder von einem der Verfilmungen. Im Westen nichts Neues. Ein Roman von Erich Maria Remarque. Die Geschichte eines jungen Soldaten, Paul, der sich mit seinen Kameraden im Ersten Weltkrieg im Stellungskrieg an der der Westfront befindet. Ja, gegenwärtig finden wir auch wieder einige Parallelen zum Ersten Weltkrieg. Auch unsere Außenpolitik lässt da einiges Schlimmes erahnen. Bürgerliche Politiker wie Norbert Röttgen oder Roderich Kiesewetter diskutieren bereits offen, ob man nicht den Spannungsfall ausrufen sollte. Wiedereinführung des Wehrdienstes, die sogenannte Zeitenwende, ging einher mit einem offenen Aufruf zur Kriegstüchtigkeit. Die Zentralorgane des Kriegsministeriums schwören die Massen auf Kanonen statt Butter ein. Und generell geht in den europäischen Parlamenten von Katja Kallas über von der Leyen bis Strack-Zimmermann eine panische Friedensangst umher. Ja, die Frage der Weltordnung, die ist in Bewegung. Ja. Die Verteilung von Märkten und Einflusssphären. All das bewegt sich. Über vieles davon sprechen wir auch im Roten Faden mit Jörg Ronauer. Und ein Buch wie das von Remarque, also Im Westen nichts Neues, das wirft ein Schlaglicht auf das, was auch in Deutschland in der Gegenwart droht, nämlich ein großer Krieg. Daniel, fangen wir an, bevor wir jetzt so richtig eintauchen in das Buch. Wer war eigentlich Erich Maria Remarque? Ja, Erich Maria Remarque, ich versuche das ein bisschen, also ich versuche das natürlich kurz zu machen. Ist gar nicht so einfach jetzt, sage ich mal, ja, ein ganzes Leben sozusagen runterzubrechen, aber die wichtigsten Fakten, geboren ist er noch unter einem anderen Namen, da hieß er noch Erich Paul Remarque, da hat er sich auch noch mit K geschrieben, das hat er dann später aus künstlerischen Gründen geändert, wobei das wahrscheinlich nicht der interessanteste Part von ihm ist. Er ist 1898 in Osnabrück geboren. Das war damals eine recht provinzielle, kleinere Stadt. Ist es heute wahrscheinlich auch noch. Ich will den Osnabrücker nicht zu nahe treten. Ich war tatsächlich noch nicht da. Jedenfalls kam er aus ja kleinbürgerlichen Verhältnissen. Und also er, sein Vater war Buchbinder, soweit ich weiß. Und ja, also er ist zur Schule gegangen, hatte Kontakte in die Kunstszene, das verarbeitet er später auch in seinem ersten Roman. Und ist dann tatsächlich, hat sich freiwillig gemeldet. Der Erste Weltkrieg ist 1914 ausgebrochen und im Laufe dieses Krieges hat er sich dann freiwillig gemeldet und ist an die Westfront gekommen. Wurde da aber nach relativ kurzer Zeit verwundet und hat dann den Rest des Krieges, das waren 16 Monate, hat er dann im Lazarett verbracht. Das werden wir später dann auch sehen, dass das sich dann deutlich unterscheidet von dem Werdegang des Protagonisten im Westen nichts Neues. Während dieser Lazarettzeit hat er tatsächlich auch sehr viele Geschichten sozusagen dann aufgeschnappt und sehr viele Unterhaltungen geführt, die ihn dann inspiriert haben. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hat er sich erst so mit verschiedenen wechselnden Jobs über Wasser gehalten. Er war mal Lehrer, er war mal Grabsteinverkäufer, also da war auch nicht so richtig eine Kontinuität, sage ich mal so, zu erkennen. Und hat sich dann auch an ersten literarischen Werken probiert. Seinen ersten Roman, Die Traumbude, hat er dann veröffentlicht, der aber überhaupt nicht beachtet wurde. Und man muss auch sagen, ja, künstlerisch wahrscheinlich auch einen überschaubaren Wert hat. Also er unterscheidet sich auch stark von seinen späteren Romanen. Er wollte dann aber offensichtlich in diesem Schreiben sozusagen drinbleiben, damit sein Geld verdienen und hat dann irgendwann angeheuert bei der Firma Continental. Die hat damals Reifen produziert. Das müsste sie heute wahrscheinlich auch noch machen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich schon lange keine Continental-Werbung mehr gesehen habe, aber ich glaube, die Firma gibt es immer noch. Und er hat damals sozusagen da hatten viele große Firmen Magazine, in denen sie sozusagen ihre Produkte beworben haben, aber auch mit Kurzgeschichten. Und das hat Remarque sozusagen verantwortet und hat da dann, würde ich sagen, so seinen literarischen Stil so ein bisschen geschärft. Das mag jetzt ein bisschen überraschend klingen, wenn man im Westen nichts Neues sieht, dass er irgendwie in der Werbeindustrie angefangen hat. Aber wenn man sich so ein bisschen so seinen literarischen Weg dann anschaut, er hat nämlich kurz vor Im Westen nichts Neues, 1927, tatsächlich auch nochmal einen Roman geschrieben, Station am Horizont. Und da merkt man, finde ich, schon, dass sein Stil sich deutlich geschärft hat und dass zumindest ja auf dieser stilistischen, literarischen Ebene gewisse Parallelen oder Ähnlichkeiten schon zu Im Westen nichts Neues zu sehen sind. Nichtsdestotrotz, bei Station am Horizont, das war kein politischer Roman, das war ein Rennfahrerroman, der so ein bisschen in der High Society spielte. Ich muss sagen, ich habe ihn trotzdem gern gelesen, aber da sind wir trotzdem noch weit weg sozusagen von der Tiefe eines Im Westen nichts Neues. Und genau, den hat er dann ja so in den Jahren 27, 28 geschrieben, veröffentlicht wurde er dann 1928 und ja, er wurde ein riesiger Welterfolg, hat sich millionenfach tatsächlich verkauft, auch schon nach kurzer Zeit wurden unfassbar viele Exemplare verkauft. Er hat dann auch ja entsprechend finanziell profitiert von diesem Erfolg. Und sein Leben hat sich auch sozusagen von heute auf morgen geändert, dass er von ja einem, sage ich mal, bescheidenen Leben als Werbeschreiber zu dem glamourösen Leben eines ja finanziell unbeschwerten Künstlers sozusagen aufgestiegen ist. Er blieb dann noch bis 1931, müsste das gewesen sein, in Deutschland. Danach ist er in die Schweiz gezogen, und da dann auch geblieben. Im Zuge der Machtübertragung an die Nazis wurden seine Bücher mit als erste verbrannt und er sozusagen gebrandmarkt als Autor. Und genau, er lebte dann noch im Exil in der Schweiz, dann in den USA und später wieder in die Schweiz. Nach Deutschland ist er nie zurückgekehrt. Also es ist noch sehr spannend sozusagen sein weiteres Leben, aber ich will hier jetzt mal einen Cut machen. Vielleicht noch eins, also so was den Lebensstil Remarques angeht, er ist schon auch bekannt dafür gewesen. Er war Kunstsammler, Autoliebhaber, er war ein Lebemensch sozusagen. Das vielleicht so ein bisschen zu dem Menschen Remarque. Und gleichzeitig war er ja auch ein sehr, ja, wie soll man sagen, auf seine Art und Weise ein politischer Mensch. Er hat auch versucht sozusagen einzugreifen in politische Geschehnisse, aber weit, weit weniger als andere Literaten. Das muss man tatsächlich auch sagen. Und ja, vielleicht erstmal so viel zu Remarque. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Ja, bevor wir jetzt in den Roman einsteigen, also wirklich im Westen nichts Neues, ist es ja immer nicht nur wichtig, sich den Autor ein bisschen genauer anzuschauen für die Einordnung, sondern auch den historischen Kontext. Und den sollten wir hier auf jeden Fall mitdenken, beziehungsweise zwei Kontexte. Der eine historische Kontext ist die Handlung des Buchs, also der Erste Weltkrieg, der große imperialistische Krieg. Und auf der anderen Seite der historische Kontext der Entstehung des Buchs selbst. Ja, und das passiert 1928 in einem Vorabdruck, 1929 dann in der Erstveröffentlichung. Also auch historisch in der Nähe des New Yorker Börsencrashs im Oktober 29, also der großen Weltwirtschaftskrise. In dem Kontext entsteht ja eher das Buch. Ja, also nicht jetzt im Kontext der Weltwirtschaftskrise, aber in der historischen Episode. Und was denkst du, Daniel, inwiefern prägen jetzt diese beiden historischen Kontexte das Werk selbst? Gut, also der erste historische Kontext, würde ich sagen, der prägt das Werk praktisch automatisch, weil es ja die, sage ich mal, der geschichtliche Hintergrund des Werkes ist. Also das Werk ist ja kein fiktiver Roman, was in einem fiktiven Krieg spielt, sondern es spielt im Ersten Weltkrieg. Es basiert sozusagen auf realen Geschehnissen, ist dort eingebettet und von daher ist das für das Verständnis des Romans natürlich sehr, sehr entscheidend, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Und da würde ich mich vielleicht, sage ich mal, so ein bisschen auf die Ebene beschränken, was den Hintergrund angeht. Man kann natürlich sich die kulturelle Zeit etc. anschauen, aber ich würde vielleicht diese Frage des Imperialismus vor allem herausstellen. Da ist es ja so, dass Lenin, soweit ich mich recht entsinne, den Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898 als ersten imperialistischen Krieg bezeichnet hat. Warum hat er das? Was hat diese Phase des Imperialismus ausgemacht? Im Prinzip zur Phase des Kapitalismus zuvor. Runtergebrochen könnte man sagen, dass die Aufteilung der Welt unter die Großmächte im politischen Sinne und unter die Monopole im ökonomischen Sinne abgeschlossen war und dass sozusagen diese imperialistische Phase des Kapitalismus gekennzeichnet ist um den Kampf um die Neuaufteilung der Welt. Und hier sind wir im Prinzip auch bei der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges. Auch da stark verkürzt könnte man das so erklären, dass bestimmte imperialistische Länder zwar ökonomisch stark waren, aber vergleichsweise wenig internationalen Einfluss hatten, wenig, ja, sage ich mal, Absatzmärkte, Kolonien etc., dass da sozusagen ein Ungleichgewicht war und gerade Deutschland ökonomisch zwar stark aufgeholt hat, aber weit weniger Kolonien hatte beispielsweise als Frankreich oder Großbritannien. Und diese, sage ich mal, althergebrachten imperialistischen Länder natürlich ihre Einflusssphären, ihre ja sowohl ökonomisch als auch politischen verteidigen wollten. Und dass das sozusagen nicht von heute auf morgen zum Ersten Weltkrieg geführt hat, sondern dass dem Konflikte vorangegangen sind. Der Konflikt um Nordafrika zwischen Deutschland und Frankreich, die Balkankriege, das zerfallene Osmanische Reich. Also es gab spätestens ab, ja, sag ich mal, Ende des 19. Jahrhunderts, ab dem Jahr 1900, hat sich abgezeichnet, Aufrüstung, immer mehr Stellvertreterkriege in anderen Sphären der Welt, was dann schließlich zu dem großen Weltkrieg geführt hat, der dann um die Neuaufteilung der Welt geführt wurde. Politisch ist da ein entscheidender Aspekt, dass die Sozialdemokratie in Deutschland, würde ich sagen, die stärkste in Europa war vor dem Ersten Weltkrieg. Man muss dazu natürlich auch sagen, die Sozialdemokratie damals war was anderes als die SPD heute. Also es war schon, sage ich mal, der fortschrittliche Teil der Arbeiterklasse. Also Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg waren damals Mitglieder der SPD vor dem Ersten Weltkrieg. Und diese ist dann sozusagen auch auf die Politik eingeschwenkt des Kaisers, des deutschen Kapitals 1914. Mit dem Hauptargument, dass man sozusagen die Fortschritte, die bereits in Deutschland erreicht worden wären oder sind, gegen den reaktionären Zarismus verteidigen müsste. Also das war sozusagen das, womit man versucht hat, die Arbeiter auch für den Krieg zu gewinnen. Und das war das Argument, mit dem man sozusagen die SPD damals gewinnen konnte für die Einbindung in die imperialistische Politik. Das vielleicht zum Hintergrund des Ersten Weltkrieges, in den wir dann im Roman sozusagen direkt reingeworfen werden. Zur Entstehung des Romans, also 1928, was war das für eine Zeit? Wir haben die starken Krisen Anfang der 20er mit 1923 der Inflation. Wir haben die Niederlage der kommunistischen Bewegung 1923, der Hamburger Aufstand. Die Versuche sozusagen, die Ordnung umzuwerfen, sind gescheitert. Im Anschluss war die KPD auch stark von Richtungskämpfen gekennzeichnet, die aber im Jahr 1928 im Wesentlichen abgeschlossen waren. Also nicht abgeschlossen, aber man könnte sagen, dass da ein Erstarken auch der kommunistischen Bewegung zu beobachten war. Gleichzeitig auch ein Aufschwung der reaktionären Kräfte. 1925 wurde Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Es gab eine starke reaktionäre Bewegung. Es gab eine relative wirtschaftliche Stabilisierung, dann bis zum Börsencrash, aber gleichzeitig auch eine weiterhin bestehende politische Krise des Kapitalismus, kaum mehrheitsfähige Regierungen. Und so vor diesem Hintergrund fanden halt, sage ich mal, verschiedene Diskussionen und Debatten statt, unter anderem um die Deutung des Ersten Weltkrieges. Und da, würde ich sagen, schlägt dieser Roman ein. Dass die Reaktionären wollten den Ersten Weltkrieg weiterhin für sich sozusagen umdeuten. Ich würde sagen, dass die fortschrittlichen Kräfte gar nicht mal so sehr die Debatte um den Ersten Weltkrieg wollten. Die haben sozusagen eigene Ziele verfolgt und gleichzeitig mussten sie sich damit auch auseinandersetzen. Es war einfach ein sehr, sehr präsentes Thema, auch 10 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges. Und das ist der Hintergrund, vor dem dieser Roman entstanden ist und dann auch veröffentlicht wurde. Und vielleicht hier noch die Empfehlung gerade, also Imperialismus-Theorie, wichtiges Thema, um sich auch Remarques Werk in dem Kontext richtig zu verstehen. Ich kann da auf den kleinen Büchertisch hinweisen, da haben wir über Imperialismus schon einiges gesagt, auch zum Kontext des Ersten Weltkriegs. Ich weiß, Ole Nymon, Wohlstand für alle, die können da nicht so ganz den Zusammenhang schließen zwischen Imperialismus-Theorie und Ersten Weltkrieg. Das gehört für die nicht zusammen. Hier vielleicht auch nochmal ein Verweis auf eine Folge, wo einiges davon, wo wir uns mehr Zeit dafür genommen haben, als wir das heute tun, weil wir uns ja heute um die Kulturebene bemühen. Gibt ein Gespräch mit mir, mit Fabian Lehr, zu Lenin und zum Ersten Weltkrieg. Vielleicht hört ihr euch das auch mal an, da reagieren wir auf Wohlstand für alle. Das ist vielleicht noch ganz interessant in dem Kontext, wer da noch ein bisschen tiefer graben will. Okay, aber uns geht es ja heute um Im Westen nichts Neues. Und da begegnen wir dem Protagonisten Paul, der Soldat. Wir erleben die Geschehnisse im Roman konsequent durch die Augen von Paul. Er berichtet uns, teilt seine Gedanken und Eindrücke und macht uns mit den Regeln vertraut, die an einem so lebensfeindlichen Ort wie der Westfront tagtäglich herrschen, die dort auch entscheiden über Leben oder Sterben. Daniel, wer ist eigentlich Paul? Wer spricht da in dem Buch zu uns? Ja, Paul ist ein junger Mann aus dem ja auch Kleinbürgertum. Er schreibt an einer Stelle, dass er dass er, also da spricht er von sich selbst als arme Leute. Von daher würde man sagen, unteres Kleinbürgertum sozusagen. Nichtsdestotrotz, er ist zur Schule gegangen, er hat Erfahrung in der literarischen Welt, das erfährt man bei seinem Heimaturlaub. Zu Beginn des Romans ist er 19 beziehungsweise 20. Ich glaube, als das erste Mal sein Alter erwähnt wird, ist er 20. Ob er jetzt 19 ist, liest man häufig, eins von beiden. Er ist scheinbar bereits seit einer gewissen Zeit an der Front. Ich glaube, man erfährt nicht genau, wie lange, aber er wirkt schon so ein bisschen, als würde er zu den alten Hasen gehören. Also wenigstens ein Jahr scheint er schon an der Front zu sein. Er hat sich freiwillig gemeldet. Das scheint unter dem Eindruck von Autoritätspersonen, Lehrern etc. geschehen zu sein. Da sagt er auch an einer Stelle, über diese Autoritäten, im Grunde glaubten wir ihnen. Also das sind mehr aber auch Andeutungen, warum er sich freiwillig gemeldet hat. Ich finde, es gibt keine Szene, wo jetzt wirklich gezeigt wird, dass er begeistert irgendwie in den Krieg gezogen ist oder so. Das ist, glaube ich, auch anders in der Neuverfilmung, ja, weil ich jetzt nicht groß auf die Verfilmung eingehen will. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber im Buch ist es, meine ich, so, dass es eher sehr, sehr kurz abgehandelt wird. Er hat sich freiwillig gemeldet, aber die genauen Beweggründe erfahren wir eigentlich nicht. Er ist ein sehr empathischer, ich würde sagen fast sensibler junger Mann, der eigentlich auch was Schwärmerisches, ja fast Verträumtes hat oder zumindest vor dem Krieg scheinbar hatte. Aber in diesem Krieg und wir befinden uns ja von Beginn an, also von Beginn der Romanhandlung an, sind wir im Krieg. Also wenn wir irgendwas von vor dem Krieg erfahren, dann durch Rückblenden sozusagen. Da ist er schon sehr desillusioniert. Und diese Desillusion, würde ich sagen, Die zieht sich auch durch den gesamten Verlauf der Handlung. Er ist nach dem, was man so erfährt, würde ich sagen, ist er ein guter, loyaler Soldat tatsächlich. Also er hat viel gelernt an der Front und weiß sich da sozusagen auch zurechtzufinden. Die Frontkameradschaft, die für Remarque ein sehr, sehr großes Thema ist, die ist auch für seinen Protagonisten etwas sehr Wichtiges. Da sieht er sehr viel Positives drin. Und ich glaube ansonsten auch, was sehr Remarque-typisch ist, dass er so versucht, die kleinen Dinge zu genießen. So dieses gute Essen an der Front, dass er mal ein bisschen Ruhe hat. Also er versucht sich sozusagen, das ist aber auch, sage ich mal, Part der gesamten Aussage von Remarque, die sich an diesem Charakter dann aber auch sehr schön zeigt, dass es ursprünglich ein Mensch war, der sich so mit höheren Dingen sozusagen beschäftigt hat, auch ein kultureller Mensch, und an der Front sozusagen versucht, in dieser Einfachheit vor allem das zu finden, wo er sozusagen, ja, wo er etwas Positives draus ziehen kann. Vor dem Krieg liest er als Schüler Kant und während des Kriegs ist er dankbar für die Gulaschkanone und das zu teilen mit den Kameraden oder auch nur ein gutes Klosett. Das ist dann schon was, wo er sehr dankbar für ist. Ja, ist natürlich auch ein sehr großer Kontrast, ne? Und das ist ja auch so eine Aussage von Remarque, dass sozusagen man auch nicht mal eben wieder zurück kann zu diesem alten Leben. Aber das vielleicht noch zu Paul als letzten Satz, was auch etwas, ja, nicht untypisch für Remarques Protagonisten ist. Ich würde sagen, er macht auch keine große Veränderung durch. Also eine große Charakterentwicklung erleben wir eigentlich nicht. Es gibt zwar Szenen, die ihn sozusagen so ein bisschen aus der Fassung bringen, aber er zieht keine wirklichen Schlussfolgerungen aus seiner auch emotionalen und eher abstrakten Kriegsgegnerschaft. Und ich glaube, das ist auch was, wenn wir über diesen Paul reden, was schon auch nicht verheimlicht werden kann, dass seine charakterliche Entwicklung an sich überschaubar ist. Man würde denken, eigentlich, er stellt viele Dinge in Frage, er findet vielleicht auch mehr Dinge raus, aber er zieht nicht wirklich eine Schlussfolgerung daraus, sondern bleibt im Prinzip bei seiner Aussage, die er von Anfang an hat: Es ist eine verlorene Generation und er ist Teil davon. Dann ist es, glaube ich, jetzt, nachdem wir Paul auch ein bisschen kennengelernt haben und wissen, in welcher Handlung er sich bewegt, nochmal genauer in den Ablauf der Handlung hineinzuschauen. Also Daniel, erzähl doch mal, worum geht es jetzt eigentlich in der Gesamtheit in dem Roman? Vielleicht in so einer Art Zusammenfassung, wie erleben wir die Geschichte, die Handlung durch Pauls Augen? Ja, also wir werden, wie gesagt, direkt in den Krieg geworfen, an die Westfront. Wir erleben Zeiten davor, wie die Schulzeit oder die Grundausbildung der Soldaten, nur sozusagen in Rückblicken. Der Roman ist ja sehr episodenhaft. Wir haben Schilderungen von Szenen an der Front, wo es direkt um ja Kampfszenen geht. Wir haben Szenen, die im Lager sozusagen dahinter, noch an nicht direkt an der Front, aber noch sozusagen im Krieg spielen. Wir haben Szenen im Lazarett und wir haben eine sehr, wie ich finde, bedeutende Szene, wo Paul im Heimaturlaub ist, wo wir sozusagen so ein bisschen den Blick in die Gesellschaft abseits des Krieges sozusagen, wie die den Krieg auch wahrnimmt, bekommen. Ich würde sagen, dass viele Charaktere recht spärlich gezeichnet sind. Also das muss man auch wissen, dass ich finde, Paul ist zwar der Protagonist, aber eigentlich ist die Gruppe der Protagonist. Also es geht sehr häufig um die Gruppe. Das sind, würde ich sagen, ich habe jetzt nicht nachgezählt, lass es 5, 6 Kameraden sein. Und man, finde ich, hat schon das Gefühl als Leser, man kriegt einen Eindruck von diesen Kameraden und den Soldaten, aber sie bleiben mit einzelnen, also sie haben einzelne Attribute sozusagen, aber man erfährt auch nicht viel über deren Hintergründe. Auch da ist die Charakterentwicklung eher spärlich. Es spielt sich sehr viel in der Gegenwart ab, weniger, dass es jetzt, sage ich mal, um die Vergangenheit dieser anderen Charaktere auch geht. Ansonsten ist es so, dass die Gruppe um Paul und seine direkten Freunde, Soldaten, dass die schon zu den Erfahrenen an der Westfront gehören und dass wir dann sozusagen die ganze Brutalität des Krieges mit dem Dauerfeuer, dem Gaskrieg, Verwundung, Tod aus ihren Augen sozusagen sehen. Und ja, dramaturgisch würde ich sagen, dass da ein ja wichtiger Punkt ist, dass natürlich im Lauf des Krieges ein Kamerad nach dem anderen fällt und dass das natürlich je nachdem auch ja sozusagen die Handlung auch sehr prägt, würde ich sagen, und auch wie die Kameraden ja fallen und wie Paul das wahrnimmt, das ist eine sehr ja auch sehr wichtige Rolle des Romans oder sehr sehr ja sehr prägend. Ich will das jetzt nicht verflachen oder zu reduziert darstellen. Trotzdem hat diese Handlung, wobei wir später auch noch über die literarische Ebene sprechen werden, aber es hat fast von so einem Grundgerüst, so eine Architektur, wie wir sie von einfachen Horrorfilmen kennen. Wir haben am Anfang eine größere Gruppe, lernen die Figuren einzeln kennen und ad hoc, Stück für Stück, wird ein Element nach dem anderen aus der Gruppe durch das Monster herausgerissen und getötet. Bis zum Schluss nur noch eine kleine Überlebendenanzahl übrig bleibt oder sogar gar keiner. Und genau eine ähnliche Reduktion oder Dezimierung dieser Kerngruppe in dem Umfeld von Paul, so ähnlich verläuft auch die Handlung über das gesamte Buch. Also eine Dezimierung dieser Sozialstruktur, bis keiner mehr übrig ist durch dieses Monster. Das Monster der Krieg. Absolut, ja. Jetzt ist für uns natürlich, also für uns in der Kommunistenkneipe, auch wichtig, über den Klassencharakter von Literatur zu sprechen. Also wir können das ja nicht einfach so stehen lassen und da so tun, als würde das Ganze klassenlos passieren. Mesut Bayrakter hat dieses herrliche Essay geschrieben, ich kann das nur jedem ans Herz legen, Literatur und Klassenbewusstsein, Aspekte einer klassenbewussten Literatur der Gegenwart. Der wurde veröffentlicht in der Z, Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Und da schreibt Mesut über den Charakter unter anderem der neuen Klassenliteratur. Und er schreibt auch über Merkmale eines marxistischen Romans, skizziert das ein bisschen. Wer jetzt nicht diese Z-Ausgabe noch bei sich im Schrank stehen habt, ist gar kein Problem, denn dieses Essay ist auch online zu finden. Ich werde da den Link nachher mal unten in die Beschreibung packen. Da kann das, wer möchte, nochmal nachlesen. Es ist ein sehr lesenswertes Essay. Und hier nochmal die andere Empfehlung, das Gespräch in der Kommunistenkneipe mit Ann-Sophie und Mesut, auch über die Klassenliteratur und den Charakter der Klassenliteratur, auch anhand von Mesuts Buch Die Lage. Also sehr hörenswert auf jeden Fall. Diese Frage nach dem Klassencharakter, das zu untersuchen, halten wir für ganz zentral und ist uns auch bei Im Westen nichts Neues ein wichtiges Anliegen. Und Daniel, was denkst du jetzt über Wenn wir über Klassenliteratur sprechen, wo verortest du im Westen nichts Neues? Was für einen Charakter nimmt das an? Ja, das ist, finde ich, eine gar nicht mal so einfach zu beantwortende Frage. Vielleicht vorneweg von mir auch nochmal einen Satz zu der Klassenliteratur als solche. Also ich meine, da könnte man auch, habt ihr ja eine eigene Folge auch drüber gemacht. Mhm. Deswegen werde ich da jetzt nicht in die Tiefen gehen, was jetzt Klassenliteratur sozusagen ausmacht. Aber vielleicht so als, sage ich mal, ja, ganz einfache runter, sozusagen einfache Charakterisierung runterbrechen, würde ich sagen, dass es die Darstellung von Verhältnissen ist, so wie sie sind. Das heißt, dazu gehört die Klassenstruktur der Gesellschaft als solches. Dazu gehört die Erkennbarkeit der Gesellschaft und ihrer Struktur und natürlich auch die Überwindbarkeit. Und ich glaube, nicht jeder Klassenroman muss alle Elemente enthalten oder ein bestimmtes Maß haben. Aber es sollte auch keines dieser Elemente explizit geleugnet werden. Also ich meine, kann man sich sicher darüber streiten, aber ich habe das für mich so ein bisschen auch als, sage ich mal, Maßstab für Klassenliteratur genommen. Wenn man das so sieht, würde ich sagen, ist im Westen nichts Neues, keine klassische Klassenliteratur. Ich finde, um mal mit dem Positiven anzufangen, ein Element, was deutlich wird bei Remarque, ist, dass der Krieg nicht im Interesse der Arbeiter und Bauern ist. Hier vielleicht ein kurzes Zitat aus dem Roman. Da schreibt, sagt dann einer der Charaktere, aber ich würde schon sagen, dass es auch, sage ich mal, das, was Remarque denkt, gut widerspiegelt. Das Zitat geht: Am vernünftigsten waren eigentlich die armen und einfachen Leute. Sie hielten den Krieg gleich für ein Unglück, während die Bessergestellten vor Freude nicht aus noch ein wussten. Und ich glaube, das ist ein sehr simpler, aber sehr wichtiger Punkt, dass der imperialistische Krieg nicht im Interesse der Arbeiterklasse ist. Und für sie macht es im Zweifel keinen Unterschied, von wem sie ausgebeutet werden. Sie haben da gar nichts zu verteidigen im Prinzip. Also die Freiheiten des Kapitalismus gelten für sie nicht, weil sie kein Geld haben. Um es mal auch jetzt ein bisschen wieder runterzubrechen sozusagen. Und da gibt es noch ein paar andere Stellen. Zum Beispiel ein Abschnitt, der auch schon im einleitenden Zitat vorkam: Jeder Unteroffizier ist dem Rekruten, jeder Oberlehrer dem Schüler ein schlimmerer Feind als sie uns. Ja, er spielt mit sie auf russische Kriegsgefangene an, also im Prinzip die Gegner. Und auch da sieht er relativ klar eigentlich diese Trennung der gesellschaftlichen Klassen, wobei man jetzt, ne, bei Oberlehrer und Schüler, das sind ja keine Klassen, aber ich denke schon, man sieht im Ansatz deutlich, dass er, sage ich mal, durchaus klar sieht, okay, sie haben mehr gemeinsam mit einfachen russischen Kriegsgefangenen als mit ihrem eigenen Unteroffizier. Und dann noch ein letztes Zitat, das kommt von Kaczynski, also dem Freund von Paul Bäumer. Da sagt er: Richtig, aber bedenkt doch, dass wir fast alle einfachen Leute sind. Und in Frankreich sind die meisten Menschen doch auch Arbeiter, Handwerker, kleine Beamte. Weshalb soll nun wohl ein französischer Schlosser oder Schuhmacher uns angreifen wollen? Das sind nur die Regierungen. Ich finde, also das ist auch ein sehr, sehr starkes Zitat. Das ist einfach, das ist noch keine klare Klassenanalyse, aber ich finde, ich glaube, man kann sich einigen darauf, dass das doch schon eine sehr, ja, sag ich mal, deutlich in die richtige Richtung geht auf alle Fälle. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, dass auch viele Szenen in dem Buch verwischt er sozusagen die gesellschaftlichen Positionen der einzelnen Soldaten, versucht auch eher herauszustellen, dass die Soldaten ja sozusagen nochmal was anderes sind. Da sagt er an einer Stelle, dass die Unterschiede, die Bildung und Erziehung schufen, sind fast verwischt und kaum noch zu erkennen. Wir sind Soldaten und erst später auf eine sonderbare und verschämte Weise noch Einzelmenschen. Also ich finde, das ist auch so ein typisches Remarque-Zitat. Da klingt es jetzt irgendwie nicht so, als würde er sagen, ja, sie sind Arbeiter, oder dass er auch da unter den Soldaten nochmal irgendwie diese gesellschaftliche Schichtung sozusagen erkennt. Von daher würde ich sagen, und die historische Rolle der Arbeiterklasse als Überwinderin des Kapitalismus, da muss man tatsächlich sagen, die erkennt Remarque überhaupt nicht. Also das, da bleibt er eher bei so einer emotionalen Anklage des bestehenden Zustands. Das zeigt sich auch in einer Stelle, da sagt er, wie sinnlos ist alles, was je geschrieben, getan, gedacht wurde, wenn so etwas möglich ist. Es muss alles gelogen und belanglos sein, wenn die Kultur von Jahrtausenden nicht einmal verhindern konnte, dass diese Ströme von Blut vergossen wurden. Und ich finde, das ist so, da merkt man, es ist so ein emotionaler Blick darauf. Und ich würde sagen, zusammenfassend kann man sagen, Remarque hat einen eher intuitiven, abstrakten Blick auf die Klassenstruktur der Gesellschaft, einen durchaus guten, aber wie gesagt, einen intuitiven und eher so eine emotional bedingte Sympathie für die Arbeiterklasse. Und von daher würde ich auch eher sagen, es ist ein fortschrittlich bürgerlicher Roman, als dass es jetzt tatsächlich Klassenliteratur ist. Aber es hat Elemente von einer Klassenliteratur. Das würd ich vielleicht sagen. Ich denke, wir kommen auf den Aspekt an einer späteren Stelle in der Folge nochmal zurück, gerade wenn wir vielleicht auch zumindest kurz über noch ein anderes Werk von Remarque sprechen, denn ich denke, den Befund, den du hier stellst, dem kann ich nur beipflichten, aber anscheinend hat Remarque auch nochmal eine Entwicklung gemacht. Zumindest sprechen wir darüber, ob er nicht an späterer Stelle diese Einordnung auch nochmal anders vornimmt. Zunächst aber würde ich gern mit dir, Daniel, noch darüber sprechen, über die Bewertung des Romans, häufig die Bewertung in populären Rezensionen. Da liest man nämlich ganz häufig an, es handle sich um einen pazifistischen Roman. Also ganz häufig, wenn man auch im bürgerlichen Kontext über Im Westen nichts Neues spricht, dann ist das ein Werk, das monumental steht als pazifistische Antwort auf den Krieg. Ja. Und davon wäre ja ein antimilitaristischer oder auch ein antiimperialistischer Roman abzugrenzen. Das wäre ja nicht das Gleiche. Aber erstmal, wie siehst denn du das? Plädiert Remarque im Westen nichts Neues für einen Pazifismus? Lehnt er Gewalt und Krieg ab? Hinterfragt aber nicht, ja, wie Gewalt und Krieg entsteht? Was die Ablehnung von jeglicher Gewaltanwendung angeht, würde ich sagen, da gibt es, ja, sage ich mal, keine klare Haltung von Remarque. Also es gibt viele Szenen, die eindeutig pazifistisch in dem Sinne sind, dass es so aussieht, als würde Remarque im Prinzip Gewalt als solche ablehnen. Es gibt eine sehr, sehr prägnante Szene in dem Buch, wo der Hauptcharakter Paul in einem Graben zusammen mit einem französischen Soldaten liegt, in einem Trichter auf dem Schlachtfeld. Und er diesen umgebracht hat und dann auch noch beim Sterben zusehen muss, weil er halt nicht raus kann aus diesem Trichter in dieser Kampfsituation. Und umgebracht hat er ihn, weil er einfach ihn für den Feind hielt und davon ausging, er würde ihn umbringen, wenn es nicht umgekehrt wäre. Und das ist eine sehr mitreißende Szene, würde ich sagen, und auch eine sehr wichtige Szene in dem Roman, weil hier sehr viel aus Paul rausbricht, was er eigentlich versucht hat, lange Zeit irgendwie zu unterdrücken. Nämlich plötzlich bekommt der Gegner ein Gesicht, plötzlich ist der Gegner, der bekommt sogar einen Namen, der bekommt einen Beruf. Ja. Und das wühlt Paul extrem auf. Und das ist eine, finde ich, sehr, ja, sehr starke Szene. Aber auch eine Szene, um auf deine Frage zurückzukommen, die finde ich schon so wirkt, als würde Paul im Prinzip die Gewalt als solche ablehnen und sagen, im Prinzip dieses auf beiden Seiten kämpfen Menschen und Menschen sollten nicht gegeneinander kämpfen. Da gibt es auch noch ein Zitat von ihm an einer Stelle, da schreibt er, warum sagt man uns nicht immer wieder, dass ihr ebenso arme Hunde seid wie wir, dass eure Mütter sich ebenso ängstigen wie unsere und dass wir die gleiche Furcht vor dem Tode haben und das gleiche Sterben und den gleichen Schmerz. Ich finde das Also ich würde dieses Zitat zum Beispiel als sehr pazifistisch ansehen, weil es dieses, wir sind alle Menschen, wir haben alle die gleichen Schmerzen, wir haben alle Mütter, die sich ängstigen. Also das ist, finde ich, ein deutliches pazifistisches Element. Und gleichzeitig finde ich auch, es ist keine grundsätzliche Ablehnung von Gewalt bei Remarque zu sehen. Also es gibt, das ist bei den Folgeromanen, wird das noch deutlicher. Also Remarque ist tatsächlich, was Widerstand angeht oder auch was Rache angeht. Rache ist ein häufiges Element in Remarques späteren Romanen. Da ist überhaupt keine Ablehnung von Gewalt bei ihm zu sehen. Und auf einer natürlich niederen Ebene als jetzt das Töten ist ja auch die Szene mit dem ehemaligen Kommandeur sozusagen Himmelstoß, wo die Soldaten sich an ihm rächen, indem sie ihm, ja, ziemlich brutal, würde ich schon sagen, zusammenschlagen. Und das wird in meinen Augen überhaupt nicht kritisch eingeordnet oder so, sondern eher positiv dargestellt. Also dieser gewaltvolle Umgang, diese Rache an dem Schinder Himmelstoß, weil er in der Kaserne sie halt so, ja, auch im Prinzip gewaltvoll behandelt hat. Diese Rache wird auch eher positiv bewertet. Das heißt, finde ich, da ist keine grundsätzliche Ablehnung von Gewalt zu erkennen. Interessant ist auch, dass das Desertieren von Remarque, also es gibt einen Kameraden, der desertiert gegen Ende des Buches, und das wird von Remarque so als nachvollziehbar dargestellt, aber nicht befürwortet. Was finde ich auch eher so, also wäre es jetzt ein pazifistischer Roman, finde ich, hätte da eine andere Einstellung zum Desertieren eigentlich auch sein müssen. Hinzu kommt die sehr positive Darstellung der Kameradschaft. Da schreibt ja Remarque so, das ist das Beste, was der Krieg hervorbrachte. Da finde ich, ist auch so, wenn man jetzt den Krieg und alles, was der mit sich bringt, als Ganzes ablehnt, dann ist das auch nicht ganz erklärbar. Also ich finde, Remarque schwankt so ein bisschen zwischen der Ablehnung von Gewalt als solcher und von der Ablehnung von sinnloser Gewalt. Und ich finde, das ist so ein bisschen das, was sich durch das Buch durchzieht. Ich würde sagen, insgesamt ist es ein Antikriegsroman mit starken pazifistischen Elementen. Aber die Frage, ob es, sage ich mal, zum Beispiel auch gerechte Kriege geben kann, ob auch Widerstand, gewaltvoller Widerstand notwendig sein kann, was ja Marxisten mit Ja beantworten würden, die lässt Remarque offen, würde ich sagen. Also ist es nicht so, dass er das mit Ja beantwortet, aber auch nicht mit Nein. Also es ist ein Roman, der im Prinzip da eine Tür offen lässt und definitiv aber stärkere pazifistische Elemente hat. Mhm. Solidarische Werbung. Kopfüber in den Krieg gegen Rüstungswahn und mediale Mobilmachung. So lautet der Titel der 31. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz, die am 10. Januar 2026 in den Wilhelm-Studios in Berlin stattfindet. Ab sofort könnt ihr euch euer Ticket sichern. www.jungewelt.de/rlk. Und wieder zurück in die Folge. Ich würde aber sagen, um ein antiimperialistischer Roman zu sein, müsste der Roman mehr verarbeiten, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse und der Krieg zusammenhängen. Also in dem Fall halt eben monopolkapitalistische gesellschaftliche Verhältnisse, die zu diesem Krieg führen und die auch adressiert werden müssten, um eine Kriegsursache zu begreifen, um sie zu bekämpfen. Und das muss man sagen, passiert nie konkret. Es gibt vielleicht so zwei, drei Stellen, an denen man erahnen könnte, wo die Kameraden auch drüber sprechen. Aber wie siehst du das, Daniel? Was müsste der Roman eigentlich leisten, wenn er es denn wollte, um ein antiimperialistischer Roman zu sein? Oh, das ist eine gute Frage. Kommen wir erstmal darauf zurück, was der Roman leistet. Ich würde sagen, der Roman in den allermeisten Szenen geht eher sehr wenig auf die gesellschaftlichen Verhältnisse ein. Ich würde sagen, die meiste Zeit spielt die gesellschaftliche Rolle der Charaktere ist nicht das Entscheidende. Und dass jetzt zum Beispiel die Konzernbesitzer reich werden, wird eher als Begleiterscheinung dargestellt und nicht als gewollter Zweck des Krieges. Ja. Gleichzeitig gibt es diese Sätze, also an einer Stelle sagt ein Kamerad, die Fabrikbesitzer in Deutschland sind reiche Leute geworden, uns zerschrinnt die Ruhe, also diese Krankheit, die Därme. Was ja schon auch er macht dieses Thema auf, Fabrikbesitzer in Deutschland werden reich und die Soldaten leiden, aber das führt nirgendwo hin. Es bleibt ein einzelner Satz. Und noch sage ich mal, vager heißt es an anderer Stelle, als sich die Kameraden über die Ursachen des Krieges unterhalten. Da sagt einer der Kameraden, es muss Leute geben, denen der Krieg nutzt. Und dann sagt ein anderer, sicher stecken andere Leute, die am Krieg verdienen wollen, dahinter. Das ist sicher richtig, aber dabei bleibt es auch. Insgesamt beleuchtet Remarque tatsächlich die Zusammenhänge sehr, sehr wenig. Er sagt an einer Stelle auch explizit, wir haben den Sinn für andere Zusammenhänge verloren, weil sie künstlich sind. Nur die Tatsachen sind richtig und wichtig für uns. Das ist sowas auch Typisches für Remarque, was auch in seinen späteren Büchern häufig vorkommt, dass es die Zusammenhänge sozusagen, die ja eigentlich ja unverzichtbar sind, um die Gegenwart zu verstehen, die wird von Remarque runtergespielt. Es geht eher um das Direkte, um das Unmittelbare. Die Zusammenhänge kommen vor, sind aber nur Kulisse. Er hinterfragt da nicht die Ursachen oder die Hintergründe von gesellschaftlichen Geschehnissen, wie eben auch dem Krieg. Und das ist natürlich ja schon ein Versäumnis, würde ich sagen. Gleichzeitig muss man sagen, er hat halt ja gute Ansätze. Das klingt so ein bisschen lehrerhaft, aber es ist schon so, dass er immer wieder Szenen hat, wo ich finde, müsste man weiter aufbauen, und Remarque tut es dann aber nicht so ganz. Also es gibt auch die eine Szene, da heißt es, die Tage, die Wochen, die Jahre hier vorn werden noch einmal zurückkommen, und unsere toten Kameraden werden dann aufstehen und mit uns marschieren, unsere Köpfe werden klar sein, wir werden ein Ziel haben. Und so werden wir marschieren, unsere toten Kameraden neben uns, die Jahre der Front hinter uns. Gegen wen? Gegen wen? Ja, gegen wen? Das ist halt das Entscheidende. Also ich meine, Remarque sagt nicht gegen wen. Er hat ja, also ne, das ist so, das klingt so ein bisschen, als würde er wollen, dass die Kameraden aufstehen und gegen, ja, wir würden sagen, gegen die kapitalistische Ordnung, gegen die Fabrikbesitzer auch, von denen die Rede war, gegen die halt marschieren, aber so weit geht er dann nicht, weil er dann auch die Rolle der Fabrikbesitzer halt nicht so explizit sozusagen betrachtet und analysiert. Und so würde ich sagen, am Ende, also so die Autoritäten, der Kaiser, auch die Kriegsprofiteure, die werden von Remarque schon kritisiert, aber er kann sich halt nicht vorstellen, wie ein Kampf gegen diese wirklich aussehen könnte oder dass man überhaupt gegen sie kämpfen müsste, definitiv. Und das ist halt eine Folge davon, dass er diese Profiteure und den Kaiser nicht in ein System einordnet, sich die ihren gesellschaftlichen Charakter nicht erkennt. Und das könnte man durchaus als Missstand sozusagen oder als Versäumnis in dem Roman bezeichnen. Und deswegen würde ich sagen, ist es auf alle Fälle kein anti-imperialistischer Roman in dem Sinne, dass Remarque die Realität Also ich würde sagen, es ist ein anti-imperialistischer Roman in dem Sinne, dass Remarque die Realität des Imperialismus ablehnt und einen Kampf gegen diesen, naja, zumindest im Ansatz gutheißt, aber nicht in dem Sinne, dass er verstehen würde, was Imperialismus ist oder wer gegen ihn kämpfen sollte. Mir fällt da gerade eine Stelle dazu ein in dem Buch, wo es auch um die Kriegsursachen geht, und die Kameraden unterhalten sich, ja, während gerade mal kein Gefecht ist, unterhalten sie sich, wie kommt es eigentlich, dass ein Land mit einem anderen Krieg führt? Und einer der Kameraden quittiert diese Frage mit, naja, weil ein Land das andere beleidigt hat. Und so entsteht ein fast schon kindlicher Dialog, nämlich die Antwort, ich habe noch nie gesehen, dass ein Land ein anderes beleidigt hat, ein Berg einen anderen Fluss beleidigt. Nein, es geht natürlich nicht darum, du Dummkopf, es geht darum, dass ein Volk das andere beleidigt hat. Und dann sagt er, Moment mal, mich hat niemand beleidigt. Also ich kann hier nicht gemeint sein, ich bin doch auch Teil des deutschen Volks, aber ich fühle mich von den Franzosen oder von der französischen Bevölkerung nicht beleidigt. Und so sucht fast schon mit so einer kindlichen Logik, also überhaupt nicht entwickelt analytisch, lässt er seine eigenen Akteure suchen nach Kriegsursachen. Wie entsteht überhaupt so etwas wie ein Weltkrieg? Wie kommt es dazu? Aber er löst das nicht wirklich auf oder zumindest nicht so zufriedenstellend, dass es mit den Klassenverhältnissen und mit den systemimmanenten Problemen einhergeht. Absolut, also da fällt mir auch noch die eine Szene ein, als er auf Heimaturlaub ist, wo ein Direktor darüber philosophiert, dass man irgendwie Belgien, Teile Frankreichs und Teile Russlands annektieren müsste. Und bei Remarque wirkt das so, als würde er sich im Prinzip einfach nur darüber lustig machen, über so einen Stammtischstrategen. Ja, ja, ja. Dass das tatsächlich die Ziele der herrschenden Klasse waren, das scheint Remarque überhaupt nicht zu sehen. Und das finde ich auch ganz spannend. Das ist, ja, ähnelt dem, was du gesagt hast, ja. Ja. Ich möchte jetzt nochmal einen etwas größeren Bogen spannen. Mir geht es dabei darum, dass wir das Zitat von Jean Jaurès ernst nehmen sollten, nämlich, dass der Kapitalismus den Krieg in sich trägt wie die Wolke den Regen. Dann ist der Krieg nicht zu bekämpfen, ohne auch den Kapitalismus zu bekämpfen, ja, den Imperialismus direkt zu bekämpfen. Das ist dann ein wirksamer Kampf gegen den Krieg. Aber nicht falsch verstehen. Ich sehe dann schon immer unten in den Kommentarspalten, was? Es gab doch aber auch Krieg außerhalb von kapitalistischen Gesellschaften. Ja, natürlich, auch in anderen Klassengesellschaften gab es schon jede Menge Krieg, keine Frage. Klassengesellschaften, in denen eine Minorität über eine Majorität herrscht, das ist immer assoziiert, diese Klassengesellschaften mit Krieg, das ist vollkommen korrekt. Wobei aber ein imperialistischer Weltkrieg sowohl in Charakter als auch in Ausdehnung etwas Kapitalismus-spezifisches ist. Und Rosa Luxemburg schreibt in ihren in den Junius-Broschüren von 1916, die werde ich auch unten noch mit verlinken. Es gibt heute eine Menge Links heute in der Folge. Aber diese Junius-Broschüren sind wirklich sehr, sehr lesenswert von 1916. Da schreibt sie: Dieser Weltkrieg, das ist ein Rückfall in die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur Vernichtung der Kultur. Sporadisch während der Dauer eines modernen Krieges und endgültig, wenn die nun begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz in ihren Fortgang nehmen sollte. Wir stehen also heute, genau wie Friedrich Engels, vor einem Menschenalter, vor 40 Jahren vorausgesagte, vor der Wahl. Entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur, wie im alten Rom, Entvölkerung, Verödung, Degeneration, ein großer Friedhof. Oder Sieg des Sozialismus. Das heißt, der bewussten Kampfaktion des internationalen Proletariats gegen den Imperialismus und seine Methode, den Krieg. Also auf der einen Seite muss man ja offensichtlich sagen, Rosa Luxemburg den Klassencharakter des Krieges hier nicht übersieht, sondern ihn auch ins Zentrum stellt. Auch bei Zitaten von ihr wie beispielsweise die Proletarier fallen und die Dividenden steigen, ist ja auch so ein klassisches, häufig genutztes und gutes Zitat von Luxemburg. Ich habe immer so ein kleines Problem, wenn ich dieses Sozialismus oder Barbarei heranziehe, dann es gibt darum eine kleine Debatte, eine marxistisch-interne Debatte, und die muss ich zumindest ganz kurz nennen, ansonsten sind davon dann auch wieder die Kommentarspalten voll, was auch in Ordnung ist. Nämlich, wenn man das Zitat von Sozialismus und Barbarei anführt, dann darf man eben eigentlich nicht unerwähnt lassen, dass die Bezugnahme auf Friedrich Engels eben debattiert wurde, denn Engels bezieht sich auf eine andere Deutung des Begriffs Barbarei, als das Luxemburg gemacht hat. Ich will diese Diskussion jetzt hier nicht ausführen, aber verweisen darauf, dass Schosch Füllbert im Januar 2012 einen Artikel zu dieser Debatte in der Jungen Welt geschrieben hat, die E-Frage, also die Engels-Frage, Sozialismus ist mehr als der Kampf gegen die Barbarei, möchte ich nur ganz kurz darauf verweisen, ist wirklich interessant, aber eben heute nicht unser Thema. Und trotzdem, was jetzt für unsere Fragestellung ganz wichtig ist, auch von dem Sozialismus oder Barbarei-Zitat, ja, und zwar nach dem Verhältnis von Kapitalismus und Krieg zu fragen, denn das spielt eben eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und die Frage ist, was hat nun der Friedrich Engels dazu beigetragen, auf den ja Rosa Luxemburg verwiesen hat? Der hat nämlich schon 1887, also fast 30 Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs, ein weltweites militärisches Inferno vorausgesagt. Ich habe das schon in ganz vielen Folgen immer mal wieder zitiert. Ich brauche das jetzt hier nicht an gleicher Stelle wieder komplett wiederzugeben. Wir hatten im August erst zu Friedrich Engels Todestag am 5. August einen kleinen Büchertisch gemacht. Aber der Punkt ist, 87 beschreibt er bereits, dass dieser Erste Weltkrieg entsteht, dass er bis zu 10 Millionen Soldaten gegenübertreten, die sich zu Tode schlachten werden, die Verwüstung des 30-jährigen Kriegs in 3 bis 4 Jahre zusammen gefasst, zusammengepresst, also auch schon sehr präzise, was die Dauer des Ersten Weltkriegs angeht. Hungersnöte, Seuchen über ganz Europa und die Wirtschaft komplett im Eimer. Also all diese Vorhersagen, die trifft Friedrich Engels da schon. Und auf den bezieht sich jetzt eben die Rosa Luxemburg mit ihrem Zitat Sozialismus oder Barbarei. Und wo hat der Friedrich Engels das jetzt wiederum her? So, also probiere ich jetzt ein bisschen die Brotkrumen nachzuverfolgen, wie unsere marxistischen Vorgänger das Verhältnis von Kapitalismus und Krieg diskutiert haben. Friedrich Engels hat seine Anschauung von dem, was kommen konnte, aus 1887 Perspektive, als Kommentator des Krimkriegs. Und der Krimkrieg, der war jetzt wieder 1853 bis 56. Und der Krimkrieg ist auch noch von einem anderen prominenten Zeitgenossen studiert worden. Und jetzt probiere ich mal den Kreis langsam zu schließen, nämlich von Leo Tolstoi. Leo Tolstoi, der im Krimkrieg als Offizier eingesetzt wurde, und seine Schilderung aus den Lazaretten, die Lazarettzustände in Krieg und Frieden bringt er die da und kommt mit einem pazifistischen Resultat am Ende raus. Also hier sehen wir eine gewisse Parallele zwischen den Betrachtungen von Leo Tolstoi, der in Krieg und Frieden und eine pazifistische Antwort liefert. Das hat eine gewisse Analogie zu dem, was Remarque schreibt über auch anwesend im Ersten Weltkrieg, geht auch in die Lazarette und sieht hier auch am Ende eine pazifistische Antwort. Der Friedrich Engels, ja, der wusste schon, sowas kommt von so etwas, das steht da mal so, also gemeint ist, es kommt vom Kapitalismus und deshalb auch Sozialismus. Also Friedrich Engels geht da nochmal anders mit um, als das Leo Tolstoi getan hat. Und Rosa Luxemburg geht da anders mit um, als Remarque das getan hat. Das ist so ungefähr den Zusammenhang, den ich hier versuche herzuleiten. Also das Verhältnis von Krieg und Kapitalismus wird schon lange in der marxistischen Debatte geführt. Ja? Es geht aber immer diese Gewissheit voraus von der marxistischen Position, weil man eine Imperialismustheorie hat. Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Also das gehört zusammen. Kapitalismus führt zu Krieg. Und gerade diese Lazarettberichte, ob jetzt bei Krieg und Frieden von Tolstoi oder auch von den Schilderungen von Remarque, da finden wir bei beiden diese Verweisung, um den Krieg zu begreifen, muss man sich die Lazarette ansehen. Ja? Also man muss die pervertiertesten Resultate, muss man sich richtig vor Augen führen, damit man den Krieg ablehnen kann. Da tritt halt eben dieses Problem auf, was wir hier versuchen herauszuarbeiten. Ja? Wenn nun dieses Verhältnis von Krieg und Kapitalismus nicht diskutiert wird, sondern Krieg als Naturgewalt und Kapitalismus unabhängiges Phänomen verstanden wird, dann muss die Frage erlaubt sein, inwiefern können dann pazifistische Ansätze, die eben diesen Zusammenhang, dieses gesellschaftliche Verhältnis nicht mit hineintragen in die Analyse, inwiefern können diese Ansätze überhaupt begreifen? Wie können sie aufklären? Sowohl für Leo Tolstoi als auch für Remarque, die diese Ebene, eben diese analytische Ebene, unterordnen, ja, sondern dahin zeigen, okay, die imperialistische Logik, die durchdringen wir jetzt nicht, aber wir zeigen die pervertiertesten Resultate des Krieges, schauen genau in die Lazarette, schauen auf all das, was furchtbar ist an diesem Krieg. Ja, Daniel, was hältst du davon? Ja, können wir den Krieg gut begreifen und auch effektiv bekämpfen? Das ist ja das, wo wir ganz am Ende hinwollen. Wir wollen ja auch einen effektiven Antimilitarismus entwickeln, auf der Grundlage von Durchdringung der imperialistischen Logik oder auch in der direkten Konfrontation mit diesen Lazarettbedingungen. Also die kurze Antwort darauf wäre, dass wir natürlich die imperialistische Analyse auch brauchen. Ich würde auch sagen, dieses Zitat, um den Krieg zu begreifen, muss man sich die Lazarette ansehen. Das würde im Prinzip ja auch heißen, um den Kapitalismus zu begreifen, muss man sich irgendwie die Slums dieser Welt anschauen. Ja, und das ist eher eine moralische, emotionalisierte Sichtweise. Der Blick auf die Verlierer eines Systems oder auch Konfliktes, der führt ja noch zu keinem Verständnis für dessen Struktur und dadurch hat man ja den Krieg nicht wirklich begriffen, bloß weil man die Kriegsopfer sieht. Interessant ist auch, dass später, also Remarque bleibt im Prinzip auch bei dieser Position. Er hat am Ende des Zweiten Weltkrieges hat er ein Essay dazu geschrieben, wie man nach dem Ende und nach dem potenziellen Sieg über den Faschismus eine Entnazifizierung Deutschlands erreichen könnte. Und da setzt er auch sehr stark darauf, dass man der deutschen Bevölkerung vor allem Bilder zeigt, Bilder der Konzentrationslager, des Grauens, immer wieder aufzeigt, dass sozusagen hier so viel Leiden wurde angerichtet und das soll dann bewirken, dass das in Zukunft verhindert wird. Also das ist sowas, das zieht sich bei Remarque tatsächlich durch. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, es wäre schön, wenn das so wäre, aber so ist das leider nicht, gerade weil der Krieg eine Folge des Kapitalismus oder heute des Imperialismus ist, dass er eine Folge dessen ist, dass die Monopole um Neuaufteilung der Welt, um Absatzmärkte, um Möglichkeiten der Kapitalanlage weltweit ringen und dass sie das auch müssen, um am Markt zu bestehen. Wenn man diesen Hintergrund nicht erkennt, dann bleibt das natürlich, sage ich mal, ehrenhaft, wenn man versucht, irgendwie auf die Folgen hinzuweisen. Aber das alleine wird keinen zukünftigen Krieg verhindern. Ich würde aber auch schon sagen, dass es dass das durchaus solche Romane wie jetzt von Remarque, dass sie durchaus aber auch eine positive Rolle spielen können. Also ich meine, es ist ja schon so, dass wenn wir uns jetzt aktuell irgendwie die Werbeplakate der Bundeswehr anschauen oder auch die Propaganda der Reichswehr zu Remarques Zeiten, dass, was wird da gezeigt? Es wird gezeigt Abenteuer, es wird gezeigt, der Krieg gibt deinem Leben einen Sinn. Es wird nicht gezeigt, dass Krieg Leiden, Sterben und Töten ist. Man sieht ja nicht die Lazarette auf den schönen Plakaten. Eher im Gegenteil, selbst dieser Punkt wird ja heute auch von der Bundeswehr sehr stark aufgegriffen und gesagt, ja, wir heute mit unseren medizinischen Mitteln können wir verhindern, dass ihr so leidet wie die Soldaten im Ersten Weltkrieg. Was natürlich eigentlich jedem klar denkenden Menschen zu Widerspruch anregen sollte, weil auch der Krieg heute führt zu am Ende des Tages den gleichen Verletzungen wie der Krieg damals. Also ich würde schon sagen, diese pazifistischen Romane und im Westen nichts Neues, im Besonderen auch, weil er ja diese Ansätze immerhin hat hin zu einer, sage ich mal, Imperialismusanalyse, wirklich in Kinderschuhen, aber sie ist da, finde ich, haben die auch ihre Bedeutung. Aber klar, also die Ursachen des Krieges wird man durch den Blick auf die Lazarette natürlich nicht erkennen. Und von daher kann ich mich im Prinzip nur dem, was du gesagt hast, anschließen. Man muss sich den Kapitalismus anschauen und man muss sich anschauen, wie kann man den Kapitalismus überwinden. Und das ist etwas, da komme ich auch später nochmal zu, was Remarque leider nie ganz geschafft hat, diesen Sprung. Mhm. Mir fällt da noch gerade ein Beispiel zu ein, vielleicht greift das auch ganz gut, nämlich im Rahmen der Nürnberger Prozesse. Dort wurden auch Bilder gezeigt als Beweisführung über die Verbrechen der deutschen Faschisten. Holocaust-Aufnahmen, Arbeitslageraufnahmen, Massenerschießungen etc. Also all die Verbrechen, die dort begangen wurden, dokumentiert wurden die im Rahmen dieser Prozesse, dieser Gerichtsprozesse in Nürnberg dargeboten. Und ich plädiere ja nun nicht dafür, dass es ein Fehler war, diese Bilder zu zeigen, sondern natürlich sollte die Weltöffentlichkeit und auch die Täter konfrontiert werden mit nämlich den Ergebnissen des deutschen Faschismus, wo das hingeführt hat und natürlich auch mit den pervertiertesten Formen davon. Das ist ja nicht der Punkt, dass das nicht richtig ist. Aber auch bei den Nürnberger Prozessen wurde nach Kriegsursachen relativ schulterzuckend am Ende da gesessen, naja, das war halt besonders böse Leute. Gott sei Dank sind wir die jetzt los, Stunde Null. Das ist eben das Problem daran. Es ist ja richtig, diese Dinge zu dokumentieren, aufzuzeigen und darüber zu sprechen, aber wenn sie losgelöst werden von der analytischen Ebene, und da hätte man in Nürnberg vielleicht auch darüber sprechen können, ja, wie kam es denn zur Machtübertragung? Was war denn die industriellen Eingabe vom November 32? All solche Dinge hätte man auch mitdiskutieren müssen. Dann hätten vielleicht noch andere Vorstände, Siemens, Daimler, Deutsche Bank, die haben nicht nur beim Ersten Weltkrieg schon Bethmann-Hollweg-Plan nach vorne getrieben, das sogenannte September-Programm. Die haben auch beim Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise bei der Machtübertragung ordentlich mitgemischt. Die haben verdient im Zweiten Weltkrieg. Und die standen halt eben in dieser Form nicht bei den Nürnberger Prozessen da. Geht ja auch da nicht nur darum, diese Personalien anzugreifen, sondern man hätte halt die Systemfrage mit mehr beleuchten können. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, da sind wir uns ja hier und auch mit unserer klassischen Zuhörerschaft sehr einig. Ne? Es gehört schon beides mit rein. Man muss die systemische Ebene schon mitdenken. Das heißt aber nicht, dass man sich an der phänotypischen Ebene, also das, was sich dann darstellt, symptomatisch im Ergebnis für uns dann auch spürbar wird, ob das Lazarette des Ersten Weltkriegs sind oder andere Schrecken der Menschheitsgeschichte, die müssen schon mit abgebildet werden und dürfen nicht verschwiegen werden. Deswegen ist es ja auch kein Plädoyer gegen Remarque oder gegen Krieg und Frieden von Leo Tolstoi, auf gar keinen Fall. Das sind ganz wichtige Werke, die man gar nicht überschätzen kann, sondern man muss aber auch kritisch damit umgehen, ob ihnen nicht etwas fehlt, was die Erklärbarkeit der Kriegsursachen angeht. Okay, Daniel, kommen wir langsam mal zu der Kriegspropaganda. Die gehört zu jedem guten Krieg dazu. Krieg verschärft, ich denke, das kann man so generell sagen, in monopolkapitalistischen Zeiten, verschärft der Krieg ein grundsätzliches Integrationsproblem. Monopolkapitalistisches Integrationsproblem, ich habe das gerade von Jürgen Leut gehört, der hat mir das neulich gesagt, das heißt bei der Marx-Engels-Stiftung Mokapi, kann man sich mal merken. Das Problem drückt sich so aus, dass fremde Interessen, also Interessen der Monopolbourgeoisie, die müssen vermittelt werden, um Massen für den Krieg zu begeistern. Und dieser Masse einzuimpfen, die Kriegsziele entsprechen ihren eigenen Interessen, also den der Masse der Bevölkerung. Dem ist zwar nicht so, aber das versucht man dann zu vermitteln. Und da müssen die bürgerlichen Chefideologen schon tief in die Trickkiste der Demagogie greifen, die Masse auf Linie zu bringen und die Nestbeschmutzer auszusortieren. Dafür steht ihnen, so sehe ich das, ein breites Repertoire an Modellen, Vorkehrungen zur Verfügung. Nur schlagkräftige Massenmedien stehen ihnen da zur Verfügung, die das entsprechende Vokabular gern ventilieren. Da wird Angst gemacht, da wird von Freiheit gesprochen, da wird von Patriotismus oder an den Patriotismus appelliert, da wird von Verteidigung gesprochen, da wird aber auch gleichzeitig von Vorwärtsverteidigung gesprochen, da wird von Gut und Böse gesprochen und so weiter. Ja. Teilweise wird mit der Raffinesse vorgegangen wie in so einem schnöden Marvel-Comic. Also da steht dann, wir gut, die böse, Angriff. Oder wir zivilisiert, die barbarisch, Angriff. Ne? Also sind teilweise schon fast schon primitive Logiken, die da angewandt werden. Aber es kann auch teilweise deutlich diffiziler und komplexer werden. Zum Beispiel auch unter Einsatz von etwas, das Reinhard Opitz in den 80ern, der nannte das demagogischen Flaggentausch, bei dem ja, Militäroperationen, Kriege legitimiert werden durch beispielsweise Feminismus. Es ist jetzt ein feministischer Krieg. Wir kämpfen hier für den Feminismus oder für den Antifaschismus. Man denke an Josef Fischer und Jugoslawien 99. Das ist ein Krieg gegen Autoritarismus. Ja, vielleicht erleben wir das sehr bald in Zukunft gegen die von Roderich Kiesewetter genannten Kring-Staaten, gegen China, Russland, Iran, Nordkorea. Das sind dann anti-autoritäre Kriege. Kampf gegen den Antisemitismus und so weiter. Also man könnte da jetzt einiges durchdeklinieren, aber da wird häufig der von Opitz genannte demagogische Flaggentausch bemüht, damit diese Chefideologen bürgerlicher Lesart hier irgendwie dieses Integrationsproblem auflösen können und der Masse sagen können, ey, diesen Krieg führen wir für euch. Das ist eigentlich euer Krieg. Das ist voll in euren Interessen, ja. Und wenn wir nachher Land erobern und Ressourcen irgendwo entwenden und so weiter, dann ist das ganz in eurem Interesse. Fast immer passiert das im Namen der Freiheit und der Verteidigung. Und die Historikerin Anne Morelli hat in ihrem Buch Die Prinzipien der Kriegspropaganda 10 Prinzipien oder auch 10 Gebote herausgearbeitet, die man mit einer gewissen Regelhaftigkeit, die tauchen immer wieder auf. Ja. Und 2 dieser 10 Prinzipien haben wir uns für heute mal rausgepickt, weil wir nicht über 10 im zeitlichen Rahmen sprechen können, wobei aber alle 10 absolut tagesaktuell sind und auch schon 1914 1:1 gegriffen haben. Und anhand von unserem heutigen Gegenstand, also im Westen nichts Neues, die Frage, Daniel, wir kämpfen für eine gute Sache und nicht für eigennützige Ziele. Ja? Daniel, finden wir solche Ansätze auch in dem Roman? Ja, da finde ich das Spannende bei dem Roman, dass eigentlich keiner der Charaktere so wirklich, die Propaganda verinnerlicht hat. Also tatsächlich bei dem Gespräch unter Kameraden hat keiner so richtig verstanden, warum führen sie eigentlich Krieg. Also das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zu anderen Antikriegsromanen, wo häufig auch ein Charakter dabei ist, der tatsächlich auch die Propaganda verinnerlicht hat. Da denke ich zum Beispiel an die Abenteuer des Werner Holt von Dieter Noll, der über den Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Und das ist bei Remarque eigentlich anders. Also tatsächlich ist es so, dass diese Sinnlosigkeit, dass die allermeisten Charaktere so empfinden, was interessanterweise, glaube ich, auch für die Bellizisten von heute so ein bisschen die Lehre ist, wir müssen vielleicht auch ein bisschen besser den Krieg erklären. Also sprich, wir müssen den nochmal mehr einimpfen der Bevölkerung, dass da ein neuer Hitler auf uns zumarschiert. Oh ja, gibt's viele da draußen. Ja, und ich meine, das ist halt so der Punkt. Also ich meine, es hat man ja damals auch gemacht. Also ich hatte das ja eingangs erwähnt. Die Sozialdemokratie hat man 1914 auf Linie bekommen, indem man gesagt hat, wir verteidigen hier unsere ja ersten bürgerlichen Fortschritte gegen den despotischen Zaren. Das war ja am 1. August die Kriegserklärung gegenüber Russland, dass man dann Frankreich auch noch da einmarschiert ist, lag ja daran offiziell, dass Frankreich halt mit Russland verbündet war, dass um Kolonien, um dass es da um wirtschaftliche Interessen ging, das wurde natürlich nie so offen kommuniziert. Klar, man hat auch gesagt, Platz an der Sonne, aber die Sozialdemokratie, die hat man nicht mit dem Platz an der Sonne gewonnen, sondern damit, wir verteidigen uns gegen die Despotie des Zaren. Aber das vertritt bei Remarque tatsächlich keiner der Kameraden, keiner der Soldaten. Das ist ganz spannend. Also ich meine, dahingehend muss man sagen, wer jetzt die Lehre, die ich als Kriegstreiber daraus ziehen würde. Ja gut, ich meine, da muss ich in Zukunft noch mal ein bisschen besser sozusagen meine Propaganda auffahren. Und interessanterweise ist das, glaube ich, auch die Lehre. Ich hatte nämlich vor kurzem mal in den Bundeswehr-Podcast reingehört, der sich mit im Westen nichts Neues beschäftigt. Und da wird im Westen nichts Neues jetzt nicht zerfetzt oder sowas und auch nicht irgendwie in Grund und Boden kritisiert, was natürlich auch in anderer Hinsicht ganz smart ist, versuchen sich das irgendwie so anzueignen. Aber ich glaube, ein Grund dafür ist auch, weil man sagt, ja gut, damals mag ja für die Soldaten der Krieg irgendwie sinnlos gewesen sein, aber das ist heute ja nicht mehr so. Wenn wir heute der nächste Krieg gegen Putin, gegen Xi Jinping und was weiß ich was, der ist ja, das ist ja was ganz anderes, der hat ja einen Sinn. Und das ist dieses gute Sache und nicht eigennützige Ziele. Ja, da könnte man eher aus dem Westen nichts Neues rauslesen. Das hat man damals sozusagen nicht genug geschafft, würde ich mal sagen. Wobei ich auch ganz spannend finde, dass Remarque ja erwähnt hat, dass die einfachen Menschen im Prinzip von Beginn an dem Krieg skeptisch gegenüberstanden. Und tatsächlich war es ja auch so, dass 1914 diese viel, sage ich mal, erwähnte Kriegshysterie, die hat ja vor allem das Bürgertum erfasst. Also die Arbeiterklasse, die stand ja tatsächlich 1914 zu Beginn des Krieges dem Krieg auch mehrheitlich ablehnend gegenüber. Also man hat es trotz der ganzen Propaganda eigentlich auch damals nicht geschafft, die Arbeiterklasse so wirklich auf Linie zu bringen. Und auch da, das habe ich in Vorbereitung habe ich noch ein paar weitere Folgen gehört. Und da war auch eine Folge des Bundeswehr-Podcasts, wo es darum ging, wer sich heute freiwillig meldet. Und das fand ich ganz spannend, dass die meisten Freiwilligen nicht aus der Arbeiterklasse kommen, sondern im Bildungsbürgertum. Also auch da könnte man durchaus, sage ich mal, die Schlussfolgerung ziehen, dass es auch heute den Herrschenden vor allem sehr, sehr schwer fällt, die Arbeiterklasse auf Linie zu bringen und die Arbeiterklasse davon zu überzeugen, dass die Kriegsziele ihre Ziele sind und dass es eben nicht irgendwie um Konzerninteressen geht. Und ja, ich meine, da würde ich sagen, ist im Westen nichts Neues im Prinzip. Die klare Ansage sozusagen an die Strategen da, dass man sich da im Prinzip mehr Mühe geben muss, wenn man es jetzt mal aus der Sicht sehen wollte. Mhm. Ja, sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Hier noch ein zweites Prinzip von Anne Morelli. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Daniel, finden wir dazu auch was im Roman? Ja, da habe ich tatsächlich, muss ich sagen, auf Anhieb gar nicht so richtig viel gefunden. Also es ist ja was uns heute tatsächlich, sage ich mal, tagtäglich begegnet. Also ich meine, jetzt unabhängig davon sozusagen, wie man jetzt zum Beispiel den Ukraine-Krieg einschätzt, darum geht es ja in der Folge nicht, ist es ja schon so, dass dieses Label, man ist ein Verräter, weil man jetzt irgendwie auch die Interessen Russlands zumindest mit einbeziehen will, die ist ja omnipräsent in den deutschen Medien. Und deswegen würde ich sagen, ist das so ein Zitat, was heute sofort, da dockt man sofort an. Ich finde bei Im Westen nichts Neues. Ja, es ist so ein bisschen merkwürdig. Die Soldaten sind ja von Anfang an im Prinzip, die zweifeln ja an den Kriegszielen. Also sie sind ja nie überzeugt. Aber es ist auch nicht so, dass sie dafür Repression erfahren. Also ich glaube, am ehesten sieht man das noch, als Paul auf Heimaturlaub ist. Und da ja schon, sage ich mal, auch immer ganz genau achtet, was sagt er jetzt? Ne? Was sagt er von der Front? Erzählt er jetzt tatsächlich, wie es da ist? Und er wird ja dann aber recht schnell auch irgendwie niedergeredet sozusagen, aber da sieht man schon so ein bisschen, okay, offensichtlich ist es so, dass da in der Heimat, sage ich mal, dass da nicht offen über den Krieg geredet werden kann oder gar über die tatsächlichen Ursachen oder so, aber das ist bei Im Westen nichts Neues, ist das nicht im Fokus, würde ich sagen. Das ist dann eher bei Remarques späteren Romanen, die während des Zweiten Weltkriegs spielen, weil es da vor allem einer ist, der da gewisse Parallelen zu Im Westen nichts Neues hat. Da sieht man das, sieht man das wesentlich deutlicher. Hier ist das tatsächlich, würde ich sagen, nicht der Fokus von Remarque. Und das fand ich eben auch so interessant, dass dieses Integrationsproblem, also wie gelingt es jetzt der Monopolbourgeoisie ihre Interessen? Da könnte man jetzt viel drüber sprechen, wie die Elektro- und Chemieindustrie vor Beginn des Ersten Weltkriegs sich am Bethmann-Hohlweg gewandt hat, um zu sagen, wir möchten diese und jene Front eröffnen, weil wir, oder die Montanindustrie auf der anderen Seite, also ein älterer Industriezweig unter auch dem Altdeutschen Verband artikuliert, die wollten ganz andere Ressourcen. Also hier gab es unterschiedliche Kapitalinteressen, die da auf den Staat in der Personalie Bethmann-Hohlweg da eingewirkt haben. Und das sind ja nun keine deckungsgleichen Interessen mit der Massenbevölkerung, also haben wir ein Integrationsproblem. Aber, und das finde ich das Schöne an Remarque, an dem Buch auch, dass diese Propaganda, zum Beispiel diese Instrumente, gar nicht so richtig greifen, sondern es scheint da noch ganz andere Gründe zu geben, dass diese Soldaten das tun, was sie da tun, all das Furchtbare, und deswegen ja auch ziemlich früh anfangen, hier überhaupt, also zumindest zu hinterfragen, was läuft hier eigentlich? Also sie können es ja an keiner Stelle so richtig rechtfertigen. Wir tun das, das ist Befehl, das hat jetzt einfach eine militärische Herrschaftskaskade, die halten wir ein. Wenn jemand desertiert, ja, nachvollziehbar. Denn von der Propaganda an sich ist keiner überzeugt, weder von dem Platz an der Sonne noch davon, dass die kaiserliche Krone das hier irgendwie als Heeresziel für die gesamte deutsche, für den gesamten, die deutsche Bevölkerung irgendwie sieht. Und das finde ich einfach interessant, dass Remarque das auf diese Weise darstellt. Denn wiederum ist die Propaganda bei seinen Heimatbesuchen sehr präsent. Mhm. Also während sie vielleicht in den Unterständen an der Front wenig repräsentiert wird, diese Propaganda-Elemente, die ja sehr wohl stattgefunden haben, sehen wir sie auf den Heimatbesuchen in der zivilen Bevölkerung sehr stark repräsentiert. Bei jedem Bier, das abends Paul trinkt mit, weiß ich nicht, seinem alten Lehrer oder mit anderen Leuten aus der Gemeinde, da wissen alle genau, was der Kaiser von oben runter plögt und warum das richtig ist. Das ist eigentlich sehr interessant. Okay, um noch den zeitlichen Bogen irgendwie hinzubekommen, wir haben noch ein zweites Buch, auf das wir nicht verzichten wollen, denn im Vorfeld hat Daniel mich darauf hingewiesen, ey, lest doch mal Der Weg zurück von Remarque. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, mache ich gerne. Habe es gelesen und ich war begeistert. Und ich war so begeistert, dass ich bei dem Aufbau unserer Folge einfach nicht darauf verzichten wollte, ein bisschen was davon mit reinzutragen. Auch einfach als Leseempfehlung, wenn euch Remarque Im Westen nichts Neues gefallen hat, dann besorgt euch auch mal Der Weg zurück. Es ist ein hervorragendes Buch. Es liest sich etwas wie ein zweiter Teil, wie eine Fortsetzung. Der Weg zurück zeigt, wie die heimkehrenden Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg in einer ja völlig veränderten Gesellschaft landen und ja innerlich weiterhin aber noch so vom Krieg gezeichnet sind. Ein Remarque beschreibt, wie schwer das dann diesen Soldaten, diesen Veteranen fällt, wieder in ein in Anführungsstrichen normales Leben zu finden. Ja. Die alten Werte, mit denen sie in den Krieg geschickt wurden, die tragen einfach nicht mehr. Arbeit, Beziehungen, Zukunftspläne, das wirkt irgendwie alles ziemlich fremd für die Heimkehrer. Das wirkt geradezu hohl und wenig sinnstiftend. Während aber der Rest der Gesellschaft, der jetzt nicht als Soldaten an der Front standen, dieser Teil der Gesellschaft, der will ganz schnell wieder vergessen. Und während dieser Situation kämpfen die Veteranen, fangen überhaupt erst an, mit ihrer Schuld, mit ihren Traumata und mit ihrer Orientierungslosigkeit zu kämpfen. Und so bildet der Roman etwas wie ein Gegenstück zu Im Westen nichts Neues. Ja? Nicht das Sterben an der Front, sondern eher das Überleben des Krieges. Das wird hier zum Kampf in Der Weg zurück. Und teilweise auch wirklich zum Überlebenskampf. Denn bis hin zu suizidalen Momenten ist bei Der Weg zurück wirklich, wirklich viele Schwierigkeiten, die Veteranen da haben. Wir können über das Buch eben jetzt nicht in dem Umfang sprechen, wie ich das gerne tun würde. Ihr merkt das. Die jungen Soldaten, die aus der Schule voller Pathos für eine patriotische Sache ins Feld gezogen sind, die stellen jetzt fest bei Der Weg zurück, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Ja, die kaiserliche Ikone, die hat die Kurve gekratzt, die ist auch noch abgehauen. Das hat denen nun gar nicht gepasst. Sie sind irgendwie als für diesen Kaiser da ins Feld gezogen und denen sind die Kugeln um die Ohren geflogen und die haben da ihre Kameraden verloren auf teilweise bestialischste Art und Weise mit Flammenwerfer, Giftgas und so weiter. Und dieser Kaiser hat nichts Besseres zu tun, als erstmal abzuhauen. Das ist etwas, wo ihre ganze Weltvorstellung, ihre Ideologie in Frage gestellt wird. Ja. Dann gründen sich auch noch Arbeiter- und Soldatenräte. Ja, und die sind schon kopfüber in der Novemberrevolution. Und in dieses Setting kommen die Leute jetzt von der Front, mehr oder weniger geregelt organisiert oder teilweise auch irgendwie ziemlich chaotisch zurück. Der Weg zurück traut sich dann einfach ein bisschen mehr auch in diese Sozialstrukturen hineinzugucken. Ja. Diese alten Sozialstrukturen von vor dem Krieg, diese Strukturen nehmen ganz schnell wieder ihre Kontur an. Das heißt, verkürzt gesagt, im Unterstand waren alle Kameraden mehr oder weniger gleich. Und im zivilen kapitalistischen Tagesbetrieb, da geht die Schere direkt wieder auseinander und reißt ganz tiefe Gräben in diese Sozialstruktur. Ja, eben noch Kamerad an der Front und gleichgestellt auf Augenhöhe. Und jetzt wieder zu Hause, daheim, hat man sich fast nichts mehr zu sagen. Aus kulturellen Gründen, aus finanziellen Gründen, aus sozialen Gründen. Und die Figur Ludwig Breyer ist eine ganz faszinierende Figur, die es in der Form, so habe ich das gelesen, in Im Westen nichts Neues nicht gibt. Ja, Ludwig Breyer ist eine Figur aus Der Weg zurück. Und durch die Figur, muss auch sagen, auch durch andere, aber vor allem durch Ludwig Breyer, wagt Remarque ein paar analytische Momente. Wo wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, das ist zu kurz gegriffen in Im Westen nichts Neues, zumindest aus unserer Warte, da kommen auf einmal analytische Momente rein. Den Krieg nicht nur als irrationale Naturgewalt zu charakterisieren, sondern als gesellschaftliches Phänomen, als Ausdruck kapitalistischer gesellschaftlicher Verhältnisse, vielleicht auch nicht genau mit dem Vokabular, aber prinzipiell finden wir diese Ansätze in Der Weg zurück. Daniel, wie hast du Der Weg zurück erlebt? Siehst du da eine Entwicklung bei Remarque? Also erstmal finde ich, hast du das sehr gut zusammengefasst und ich sehe es einerseits als konsequente Fortsetzung, aber ja, ich sehe auch eine Entwicklung. Warum konsequente Fortsetzung? Es ist schon so, dass diese Verlorensein der Generation, dieses Grundthema, was schon Im Westen nichts Neues sehr präsent war, dass das jetzt im Prinzip in die Realität nochmal umgesetzt wird. Also Im Westen nichts Neues wird häufig gesagt, wenn wir hier rauskommen, dann finden wir uns nicht mehr in der Gesellschaft zurecht. Genau das passiert jetzt mit den Soldaten. Gleichzeitig ist auch eine Kontinuität, dass diese Sinnlosigkeit des Krieges weiterhin sehr präsent ist und dass das im Prinzip die Suche danach, warum das passiert ist, auch sich nochmal intensiviert hat, weil jetzt auch nicht mehr gekämpft wird, denke ich, ist diese Frage auch viel mehr in den Vordergrund gerückt. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht, was ich finde auch sehr diese Weiterentwicklung aufzeigt. Da sagt nämlich ein Kamerad an einer Stelle, weil wir betrogen worden sind, betrogen, wie wir es kaum erst ahnen. Weil man uns furchtbar missbraucht hat. Man sagte uns Vaterland und meinte die Okkupationspläne einer habgierigen Industrie. Man sagte uns Ehre und meinte das Gezänk und die Machtwünsche einer Handvoll ehrgeiziger Diplomaten und Fürsten. Man sagte uns Nation und meinte den Tätigkeitsdrang beschäftigungsloser Generale. Also ich finde auch da die Okkupationspläne einer habgierigen Industrie, ich finde, das wird schon auch nochmal, sage ich mal, deutlicher als nicht irgendwie man, das ist kein Stammtischstratege, sondern jetzt verstehen die Soldaten das auch mehr. Ich fand das eine sehr, sehr starke Szene. Und man hat auch, finde ich, das Gefühl, dass das Remarque die Revolution auch so ein bisschen, sage ich mal, durchaus mit Sympathie der entgegensieht. Und gleichzeitig, das muss man auch sagen, versteht Remarque auch immer noch nicht genau, warum der Krieg ausgebrochen ist. Also es gibt auch ein Zitat relativ am Anfang von Der Weg zurück. Das ist kurz, da heißt es, vielleicht ist nur deshalb immer wieder Krieg, weil der eine nie ganz empfinden kann, was der andere leidet. Mhm. Ja, deshalb ist leider nicht immer wieder Krieg, wie wir schon festgestellt haben. Und da zeigt sich halt wieder dieser Pazifismus. Und dann finde ich, und das ist das letzte Zitat, damit würde ich dann sozusagen in diese Kurzanalyse auch die langsam beenden. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Da sagt ein Soldat, der nicht mal irgendwie derjenige ist, der am fortschrittlichsten von der Gruppe gedacht hat, der sagt, einmal, einen Augenblick lang, als es hieß Revolution, habe ich gedacht, jetzt kommt die Befreiung, jetzt fließt der Strom zurück und reißt nieder und gräbt neue Ufer. Und bei Gott, ich wäre dabei gewesen. Aber der Strom ist zersprengt worden in 1000 Rinnsale. Die Revolution wurde zum Zankapfel um Posten und Pöstchen. Sie ist versickert, verschmiert, aufgesogen von Berufen, Verhältnissen, Familien und Parteien. Und ich finde, hier zeigt sich ganz klar wieder Remarques Ablehnung gegenüber so organisiertem Handeln, gegenüber ja auch komplizierter organisatorischer Arbeit mit Kompromissen, mit Parteidisziplin und was alles dazugehört. Und also was dazu gehört, um eine Revolution tatsächlich durchzuführen. Und man hat den Eindruck, dass Remarque die Revolution eigentlich will, aber er will nicht das, was dafür notwendig ist. Und ich musste da tatsächlich an Robespierre denken, der ja auch mal zu den Girondisten gesagt hat, Bürger, wolltet ihr eine Revolution ohne Revolution? Und Robespierre hat das ja auf die Gewalt bezogen. Ich meine, ich würde sagen, Remarque wollte auch eine Revolution ohne Revolution, aber bezogen nicht mal unbedingt auf die Gewalt, wobei da könnte man auch sagen, dass das Remarque da Vorbehalte hatte, aber vor allem dieses Unterordnen des Einzelnen unter das organisierte Handeln einer Partei. Und das ist auch notwendig für eine Revolution und das wollte Remarque nicht. Und da ist es am Ende so, dass er auch eine Revolution ohne Revolution wollte. Mhm. Noch so vielleicht zwei, drei abschließende Sachen nur, um die Folge hier auch zu schließen. Daniel, wir haben ja jetzt einiges über das Buch und auch über den Inhalt, über den Autor schon gesagt. Aber wie erklärst du jetzt, dass gerade der Roman Im Westen nichts Neues so erfolgreich war und vielleicht auch, warum Der Weg zurück nicht ganz so erfolgreich war? Also zum Erfolg von Im Westen nichts Neues. Ich meine, zum einen muss man tatsächlich sagen, dass es extrem gut beworben wurde. Das mag jetzt auch eine eher kapitalistisch geprägte Antwort sein, aber ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Und es gab Kriegsromane vor Im Westen nichts Neues. Ernst Jünger, Ludwig Renn, Arnold Zweig, große Namen. Was hat Remarque anders gemacht? Also was ich finde, und das hat die Werbung auch sehr herausgestellt, Remarque wurde nicht als bekannter Autor beworben, sondern als einfacher Soldat, der seine Erlebnisse aufgeschrieben hat. Das stimmte zwar nicht, weil Remarque war auch schon Autor vorher, zwar nicht unbedingt bekannt, aber er war Autor. Das wurde komplett von der Werbeindustrie damals verschwiegen. Und das hat diesem Buch eine Aura von Authentizität verliehen, die die anderen Bücher nicht genossen haben. Das muss man sagen, glaube ich, hat man sehr, sehr clever gemacht. Was den Inhalt angeht und was tatsächlich auch Remarques Leistung ist, ist, dass Remarque nicht nur den Krieg beschrieben hat, wie er war, sondern auch, was er aus den Soldaten gemacht hat. Also, dass der Krieg schrecklich war, das haben auch die anderen Bücher zuvor in jedem möglichen Detail geschildert, wenn man da an Ernst Jünger denkt. Aber dass diese Schrecken die Menschen innerlich gebrochen haben, ich glaube, mit dieser These, damit hat Remarque die Gemüter damals erhitzt. Die Rechten haben ihn angegriffen, die Linken teilweise auch, teilweise haben sie ihn verteidigt, aber viele haben sich vor allem auch daran wiedergefunden. Sie haben Erklärungen für das eigene Leben, für das Leben des Vaters, Bruders, Sohnes gefunden. Und ich glaube, das hat viel von diesem Erfolg ausgemacht. Und ganz zuletzt muss man auch sagen, dass der Roman auch einfach gut geschrieben ist. Also ich kenne kaum jemanden, der den Roman nicht als mitreißend oder gut lesbar beschreibt. Also ich meine, auch da bin ich definitiv nicht die letzte Instanz, nicht der Literaturpapst, aber ich würde sagen, Remarque, der schreibt prägnant, gleichzeitig immer wieder poetisch. Er schafft es mit seiner Sprache, extrem starke Bilder zu zeichnen, die mitten ins Herz treffen, würde ich mal sagen, wenn man das ein bisschen pathetisch formulieren will. Also ich habe da vor allem die Szene von dem Tod Kaczynskis, also eines engen Kameraden von Paul im Kopf, den Paul noch lange verletzt trägt, der dann aber während er sozusagen vom Felde getragen wird, stirbt. Und diese Szene ist unglaublich dramatisch und tragisch und gleichzeitig spielt sich dieses Drama und die Tragik eigentlich hauptsächlich in unserem Kopf ab, weil Remarque sehr nüchtern schreibt und am Ende diese schlichte Aussage hat: Es ist alles wie sonst, nur der Landwehrmann Stanislaus Kaczynski ist gestorben. Und das ist einfach, das sitzt, also im Kopf des Lesers, da ist natürlich so, nein, da ist nichts normal, hier ist gerade dein bester Freund gestorben, es ist so viel Tragik in dieser Szene und Remarque schafft es in so wenigen Worten, das sozusagen alles abspielen zu lassen. Ich finde, das ist sehr starke Literatur und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch zu einem Erfolg beigetragen hat, ja. Aber gleichzeitig, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, und davon ist der Roman immer wieder durchzogen von diesen kleinen Höhepunkten, auch der Intensität, wo auf einmal der Leser richtig reingezogen wird in dramatische Momente. Aber insgesamt ist die Handlung, würde ich sagen, ohne das abschätzig zu meinen, sondern einfach insgesamt ist die Handlung relativ flach, ohne eine klassische Dramaturgie. Also ich habe keinen klassischen Aufbau von Anfang, einem größeren Mittelteil und dann einem Grand Finale. So läuft das Buch einfach nicht in seiner Architektur. Dafür ist der Roman sogar eher untypisch in seinem Aufbau. Und wie würdest du es literarisch bewerten? Haben wir es hier mit einer neuen Art Literatur zu tun, wenn wir die Architektur, die Dramaturgie betrachten? Also tatsächlich hat sich ja Remarque, also er wurde auch, was dieses Künstlerische angeht, wurde er auch stark kritisiert. Gleichzeitig teilweise wurde er in dem Sinne gelobt, dass es eine neue Art von Literatur gewesen wäre. Also es war eine sehr große Debatte auch über die künstlerische Qualität des Romans. Also Arnold Zweig hat zum Beispiel geschrieben, Remarque hätte aus seinem Buch einen großen Roman machen können, aber das ist das Dilettantische daran, dass er den Punkt, von dem aus er ihn hätte komponieren können oder sollen, nicht gesehen hat. Und das ist auch so ein bisschen das, was du, glaube ich, gerade aufgegriffen hast. Dieses Episodenhafte wurde da, sage ich mal, auch als Makel gesehen. Mhm. Also ich würde sagen, ja, Remarque schreibt episodenhaft, er schreibt sehr direkt. Das ist fast wie so ein Drehbuch auch manchmal. Und nicht umsonst wurden Remarques Bücher auch fast immer recht schnell verfilmt. Und gleichzeitig, er hat so einen nüchternen Stil, den auch insgesamt so die amerikanischen Vertreter der Lost Generation häufig haben, wie Hemingway und Fitzgerald. Was ich aber finde, was er auch hat, ist trotzdem diese, was du schreibst, immer wieder diese aufwühlenden Passagen, diese poetischen, auch nachdenklichen Passagen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, dass Remarque jetzt wirklich einen neuen Stil geprägt hat, aber was ich schon finde, ist, dass dieser Stil, dass der durchaus heute noch als modern und aktuell angesehen werden würde. Und ich finde, das ist für einen Roman, der 1928 erschienen ist, das auch schon eine Leistung. Auf jeden Fall. Wie ist Daniel? Hast du noch zum Abschluss, denn leider, und zwar wirklich leider, müssen wir die Folge allmählich schließen. Wir können gerne noch ewig weiter quatschen über das Buch. Es hat noch eine Menge Tiefe, die wir noch ausgraben könnten. Aber ich muss dich leider um ein Schlussplädoyer bitten. Ja, was können wir denn aus dem Roman lernen? Was verbindet uns heute noch mit Paul? Also ich würde sagen, ja, tragischerweise hat sich das meiste an den gesellschaftlichen Umständen eigentlich nicht geändert. Es werden immer noch imperialistische Kriege geführt, die nicht im Interesse der Arbeiterklasse sind. Und die Arbeiterklasse soll dennoch für diese Kriege gewonnen werden. Wir denken an die Wehrpflichtdiskussion, die gerade nicht wegzudenken ist aus der öffentlichen Debatte. Und ja, die zu sehr viel Propaganda führt. Und ich glaube, es ist simpel, aber Remarques Roman, der zeigt auf, wie wichtig halt der Kampf um die Köpfe ist, vor dem Krieg, aber auch während des Krieges. Und die einfachen Leute, die Arbeiterklasse, die mag den Krieg vielleicht intuitiv ablehnen, die mag keinen Sinn darin sehen, Aber das reicht in der Regel noch nicht für eine aktive Kriegsgegnerschaft aus, weder vor noch während des Krieges. Und ich glaube, das ist halt das, wo Remarques Roman durchaus eine große Unterstützung ist im Kampf um diese Köpfe, insbesondere der Jugend. Im Westen nichts Neues, regt zum Hinterfragen von Autoritäten an, zu Skepsis gegenüber Kriegspropaganda. Es zeigt ganz klar in aller Drastik auf, dass Krieg eben kein Abenteuer ist, wie es auf den Bundeswehrplakaten dargestellt wird. Und von daher würde ich schon sagen, dass es halt einen großen Wert hat, sozusagen, auch für die fortschrittlichen Kräfte heute. Ich würde sagen, im Westen nichts Neues ist, wie spätere Romane von Remarque, kein Klassiker irgendwie der Arbeiter- oder Klassenliteratur. Es ist ein starker, aufwühlender Antikriegsroman. Ich finde, Marxisten können und sollten ihn auch kritisieren. Aber dabei sollten sie nicht vergessen, dass fortschrittliche, humanistische Intellektuelle wie Remarque ihren Platz im Kampf um eine bessere Welt haben. Und dass es vielleicht schwer ist, nicht immer einfach, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, aber es sich definitiv lohnt. Und ganz am Ende würde ich den Aufruf noch an alle Hörer und Hörerinnen haben. Lest Remarques Romane. Einige sind besser, einige schlechter. Aber Remarque war ein, finde ich, sehr, sehr guter Beobachter seiner Zeit. Er hat immer einen humanistischen Anspruch und nicht zuletzt sind die allermeisten seiner Romane auch sehr unterhaltsam. Deswegen lest Remarque. Kann ich nichts hinzufügen. Ja, organisiert euch im Antimilitarismus, macht eine starke Friedensbewegung. Das ist der Appell von uns. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Input und für deine Analyse. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Danke nochmal für die Empfehlung, Der Weg zurück. Das war für mich echt nochmal ein starker Roman. Außerdem liebe Grüße an den Rest vom Nu Literaturkollektiv. Sind immer sehr gegrüßt. Und ja. Danke und ja, liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vergesst bitte nicht jetzt am Ende der Folge noch das Liken und Kommentieren. Ja, und wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.